Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, guten Abend und dem Martin. Ja, hallo. Versuch 2, diesmal mit etwas weniger Geschrei, weil ich an den Reglern gedreht habe. Und es kann dann doch mal auch losgehen. Ich freue mich. Heute wieder eine etwas unter Zeit gedruckte Sendung. Ja, genau. I've got a train to catch. Du musst einen Zug erwischen heute in einer Stunde oder so und wir müssen noch Software releasen heute und genau. Die lang erwartete Carcassonne Submission steht heute Abend noch an. Deswegen versuchen wir uns kurz zu halten. In unseren Zeitrahmen zu pressen. Ja, mal gucken. Errate habe ich aufgeschrieben, aber wir haben gar keine, zumindest sind uns keine eingefallen, oder? Ganz bestimmt. Bestimmt haben wir viel falsch gemacht, aber unter Zeitdruck kann man natürlich auch nicht recherchieren, was man falsch gemacht hat. Genau. Wenn genau. ihr als Hörer Kommentare was sagt, dann alles glaubt ihr euch hingeschludert. Alles schrecklich. Zum Thema hingeschludert auch jetzt ganz frisch und es gibt noch gar nicht viel Substanz dazu, aber wir reden trotzdem schon drüber, weil Substanz sind wir ja eh nicht gewohnt. 100 Millionen Euro. Ja, das ist irgendwie die Sicherheitsleistung, aber nur. Es geht um Motorola, auch bekannt als Google, verbietet Apple in Deutschland Geräte mit Mobilfunkfunktionen zu verkaufen. Ja, ich hatte davon doch irgendwie schon vor Monaten gehört und das Thema hatten wir dann nicht weiterverfolgt. Ja, genau. Und jetzt gibt es halt irgendwie dieses Urteil, ich denke, es ist ein Urteil, oder? Vom Landgericht Mannheim. Das eben sagt, jetzt lass da mal sonst irgendwie Sicherheitsleistung 100 Millionen Euro und tralala und Apple soll irgendwie auch Wiedergutmachung für die letzten 7 Jahre iPhone-Verkauf zahlen und so. Und ja, das ist alles so am Start jetzt, aber wenn ich im Apple Store gehe, merke ich noch nichts davon, oder? Nee, soweit ich weiß, merkst du davon jetzt gerade noch nichts. Mal sehen, wie sich so weiter entwickelt. Also nochmal kurz zu den 100 Millionen. Motorola muss 100 Millionen hinterlegen, falls sie wollen, dass das jetzt in Kraft tritt. Genau, so war das. Als Garantiesumme für Apple, falls die obere Instanz das wieder aufhebt? Oder? Ich weiß nicht, wer das aufhebt. Also ob das für die Wiederaufhebung ist oder keine Ahnung. Ja. Naja, aber das ist ja dann, das wird sich ja jetzt irgendwie dann entfalten und nächste Woche wissen wir dann mehr, oder? Ja. Genau. Aber als Hinweis vielleicht mal ganz interessant. Schnell noch, kann man die schnell auch schnell iPhones kaufen. Marketing-Aktion von Apple. Ja. Zum Weihnachtsgeschäft. Da haben sie es bitter nötig. Ja. Umgekehrt versucht Apple gerade in Amerika das Samsung Galaxy Gedöns zu verbieten. Also ich kann mir schon eine Situation vorstellen, in der alle Mobiltelefone verboten sind. Yes! Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Weil jeder hat ja irgendwie Komponenten von den anderen. Rapture! Drin. Wenn alle Mobiltelefone verboten sind, dann kann man sich auch gar nicht mehr die neue Twitter-App angucken. Genau. Das wäre auch gar nicht so schlimm, glaube ich. So schlimm. Ja, finde ich schon. Gestern kam dann ein Update raus für die Apps auf dem iPad, auf dem iPhone und auf Android. Und auf und dem im Browser. Web. Ja. Und ich muss sagen, im Web gefällt mir die neue Ansicht eigentlich relativ okay. Das Erste, was man sagen kann, alle UI-Elemente sind wahrscheinlich auf der anderen Seite. Also ja, gespiegelt. Ja. Und wenn nicht da, irgendwo anders oder nicht mehr vorhanden. Richtig. Das ist jetzt an sich nicht schlimm. An sowas gewöhnt man sich. Also das kritisiere ich auch gar nicht. Ich muss mich da zwar immer dann in den Meditationsraum begeben, um mir zu sagen, Marcel, es ist neu. Übermorgen wirst du nicht mehr merken, dass es neu war. Ja. Es gibt aber 1-2 Sachen, wo ich Angst habe. Angst. Gut, Favstar ist draußen in der Twitter-App. Nee, ist nicht wahr. Ist nur eine Navigationsebene nach unten gewandert. Okay, wo ist es? Wenn du in der Webview bist, dann kannst du da wohl noch hin. In der App? In der Webview. Also so, aber wenn du auf den Tweet gehst und so weiter runter. Wenn ich auf den Tweet gehe und jetzt? Da ist irgendwo, ich benutze diesen Blödsinn ja nicht, deswegen weiß ich nicht, wo das vorher war und wo es jetzt ist. Ich habe nur im Netz gelesen, es ist noch da. Ja? Keine Ahnung, wo. Ja, keine Ahnung. Gut, es gibt manche Elemente, die jetzt einfach einen Schritt weiter weg sind als vorher. Nämlich die Suche. Die Suche nicht. Die Suche ist jetzt näher dran, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Sie haben auf jeden Fall lustigerweise die Suche an sich von der gespeicherten Suche irgendwie getrennt, so dass die jetzt an zwei verschiedenen Stellen zu finden sind. Mhm. Okay. Also die Suche ist unter Entdecke. Das ist auf Deutsch auch noch. Ja, also Discover wahrscheinlich. Also das Hash, also der Lattenzaun. Ja, genau. Und die gespeicherte Suche ist unter Account. Ja. Oh. Was irgendwie eine komische Aufteilung ist. Der Zeitweise hat zwei Top-Tweets. Wo sind die Top-Tweets? Ja, ich habe nach Zeitweise gesucht, dann steht da unten so Top-Tweet. Ja, aber Top-Tweets findet man nicht mehr. Tja. Die Top-Tweets sind weg aus der Twitter-App anscheinend. Vielleicht sind sie auch irgendwo noch. Was zum Teufel sind Top-Tweets? Top-Tweets sind Tweets, wo der Top-Tweet-Account von Twitter sagt, das sind Top-Tweets. Den gibt es pro Land. Also genau, da sieht man oft halt Sachen, worüber wurde jetzt gerade viel gesprochen oder was war populär oder so. Also ich nehme das oft her, wenn ich einfach mal so gucken will und da gibt es hin und wieder, stößt man dann auf neue Twitter-Accounts. Kannst du aber dem Top-Tweet-Account ja followen. Ja, das habe ich jetzt gemacht als Sofortmaßnahme. Sofortmaßnahme. Das sind alles so Features, die... Die natürlich, benutzt man oder man benutzt sie nicht. Ich meine, wussten ja bis gestern auch nicht viele, dass Favs da eingebaut ist in die Twitter-App. Ja. Aber jetzt ist es weg. War aber meine Hauptfeatures, warum ich noch bei Twitter geblieben bin auf dem iPhone, waren tatsächlich Favs da und die Top-Tweets. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon gewechselt zu einem anderen. Was ich halt nervig finde, ist, dass die Direct Messages so im Hintergrund geraten sind, weil für mich waren die schon super wichtig. Ja. Und für die jetzt die App jetzt gerade frisch installiert haben, es gibt einen Shortcut zu den Direct Messages, der super seltsam ist. Rechts unten auf dem Me-Knopf dann nach oben swipen. Ja? Hm. Und wenn man mehrere Accounts hat, kann man die auch wechseln, wenn man rechts unten auf dem Me-Knopf nach links swipet. Weil dann kommen die Accounts. Das ist doch irre, oder? Also rein UI-technisch eine Katastrophe. Ich finde auch im Web finde ich das alles super, vor allem eben, dass man jetzt auch inline die Conversations sehen kann, wenn man sich so einen Tweet anklickt im Web. Die iPhone-App allerdings, die hat echt eine Entwicklung zum Schlechteren gemacht, auch wenn ich Tweety vorher nicht mehr benutzt habe. Aber so diese, erstens, dass unten in der Navigation-Bar die Dinge gemischt sind zwischen Verben und Nomen. Ja, das ist eine totale Katastrophe. So Me, Discover und noch zwei andere Sachen. Home, ja. So. Und Connect. Connect, ja. Also entweder nur Verben oder nur Nomen, im Idealfall nur Nomen, ja, aber so nicht. Ja. Und dieses Swipen auf Navigation Bar Items, das ist ja so ganz, ganz schlimm. Ja, also das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen komisch und diese Swipe-Geschichten auf den Tweet selber sind weg. Manche Sachen sind auch komplett Detail verbockt. Also du kannst ja auch manche Dinge löschen und dann kannst du so Swipe to Delete machen und dann sieht's aus wie hingekotzt. Hm. Also wirklich so ganz schlimm teilweise. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen einfach unübersichtlicher und dass ich im Home praktisch da oben diesen Vogel habe in dieser Statusleiste anstatt meinen Accountnamen, wo vorher bin ich ja links zu den Accounts gekommen. Das ist komplett unnütz. Einfach irgendwie Platzverschwendung. Ich bin nicht zufrieden. Ja. Es macht insgesamt eher so den Eindruck, als wäre da so eine Marketingfirma gekommen, die hat gesagt, so, wir machen jetzt mehr Stimmung und dann machen wir Connect und Discover und also, es ist irgendwie so, eine Marketingfirma ist vorbeigefahren und hat ein bisschen drüber gegossen. So fühlt sich's für mich an. Soweit will ich jetzt nicht gehen. Ich denke aber, dass das Ziel halt war, es für Einsteiger einfacher zu machen, zurechtzukommen. Und ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad schon gelungen dann auch. Okay. Also gerade mit der iPhone-App. Ja gut, sie machen auch relativ präsent dieses Entdecke-Feature, was ein Tab ist, was ich wahrscheinlich gar nicht aufmachen werde, weil ich die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, ziemlich... Also dieses Who to Follow ist da drin und irgendwelche Geschichten, jetzt ist Follow Friday als Hashtag da drin gerade, Gesichtserkennung und... Categories. Ja. Also, ja... Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird sich schon, das sowas startet immer ein bisschen kantig und wird sich dann schon wieder ausbügeln. Bei der Web-App ist mir aufgefallen, dass die Links in hellgrau dargestellt werden, als wären sie nicht da oder unwichtige Informationen bei den Tweets. Mm. Das finde ich recht unglücklich. Und eine Sache, die finde ich richtig schlimm, so kulturell. Und das ist, dass sie die nichts getauscht haben mit den Pseudo-Klarnamen oder mit diesem Klarnamenfeld. Weil ich finde Twitter nix, das ist was, ja, das ist eine Art Kultur geworden. Ich meine, unter meinem Twitter-Nick habe ich sozusagen eine neue Kurzidentität. Hm. Also das bin ich jetzt auch der zeitweise. Also zeitweise. Und jetzt machen sie das plötzlich weg. Na, du musst dann deinen Namen halt auch zeitweise reinschreiben. Ja, das habe ich jetzt gemacht, aber natürlich stehen jetzt in meiner Timeline lauter Namen, die ich nicht kenne, die ich aber benutzen muss. Haben Sie das jetzt schon gefixt wieder? Weil bei mir stehen jetzt immer hinter dem Klarnamen der Twitter-Name. Auch ja, noch. Aber der ist auch manchmal abgeschnitten, wenn der Klarname recht lang ist. Mhm. Also ich kriege nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt, was weiß ich, sag mal irgendein Nick. Das ist jetzt nicht... Der MS Pro. Das ist dumm. Ja, der MS Pro nennt sich halt auch MS Pro, deswegen ist es ein schlechtes Beispiel. Ich weiß. Ja, der Monoxid ist auch Monoxid und der Map ist der Map. Der Nikolas ist der Seemag. Der Nikolas ist der Seemag. Da Manu spielt, da steht der jetzt einfach Seemag, Manu. Das ja. Ja? Hm. Das heißt, ich assoziiere gar nicht mehr, dass es jetzt Manu spielt. Und das ist, der Vorteil war ja, das war auch eine eindeutige Adresse, mehr oder weniger. Hm. Wenn man jetzt nicht irgendwelchen Fu mit großen I's und kleinen L's gemacht hat, die man dann verwechseln kann. Und es hat sich eine gewisse Kultur drum gebildet, um diese Nicks. Vielleicht ist es euch nicht so wichtig. Bei mir ist es aber so, ich kenne viele Menschen nur von diesem Nick her. Und natürlich wird sich das wieder einspielen und es wird irgendwelche Regelungen geben und vielleicht gehen jetzt einfach alle auf Klarnamen. Ich habe das Problem, dass mein Klarname nicht reinpasst in das Feld. Das heißt, ich kann gar nicht so richtig auf Klarnamen gehen. Ja, aber für mich geht da irgendwie was auch verloren. Vielleicht ist es damit, auch einfach diese Twitter-Sache vorbei. Und, also das, nein, also nicht Twitter an sich, sondern dass Twitter ja wirklich auch so eine Identitätsbildung macht. Keine Ahnung. Ich halte es nicht für einen sinnvollen Schritt, auch von Twitter her. Wobei, du fandest ja die nativen RTs auch, ja. Ja, ich bin auch immer noch der Meinung von dem Artikel, den ich damals drüber geschrieben habe, denn sie haben ja die Sachen gefixt, die ich angemahnt habe. Hm. Zum Teil, zum Teil. Ich glaube, das wird gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und gerade was die Nicknames angeht, keine Ahnung, ob sich da direkt wirklich eine Kultur verändert oder nicht. Muss man abwarten. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich wird es nicht schlimm sein, wenn es sich jetzt so durchsetzt. Aber jemanden über sozusagen seinen Twitter-Account zu identifizieren, das wird halt aufhören. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne von Twitter ist. Ja, muss man gucken. Aber insgesamt finde ich es ganz okay. Also auf dem iPhone habe ich nichts benutzt, deswegen tangiert es mich da nicht. Und die Webseite ist, finde ich, ganz hübsch. Und die iPad-Version ist eigentlich die alte, die hat nur auch ein Update bekommen, warum auch immer. Ja. Ist sie Universal? Keine Ahnung, ich glaube, die ist Universal einfach, oder? Ja, stimmt. Ja. Genau, deswegen. Die iPad-Seite wurde halt nicht irgendwie gefixt. Gedingst. Naja, Twitter. Ja. Wir waren ja mal ein Twitter-Podcast. Wir waren ein Twitter-Podcast? Ja, gefühlterweise, oder? Wieso? So eigentlich über Twitter reden hauptsächlich viel. Und echt? Habe ich nicht so wahrgenommen. Naja. Neu gestern auch Google Current. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe es nur mitbekommen, weil es auf Twitter in der Discover-Seite war. Genau, ich hab's runtergeladen. Gibt es irgendwie momentan nur im US-Store, soweit ich es mitbekommen habe. Mhm. Ist im Prinzip halt Flipboard von Google in nicht ganz so gut. In für iOS und in für Android. iOS, ja. Ja, ja. Okay, nicht für InWeb? Nee. Okay. Und nur in Amerika? Ja. Und mit Werbung dafür oder was? Oder? Nee, Werbung habe ich da keine gesehen. Nee? Nee. Einfach nur in Amerika? Ja. Weil den Content muss man auch irgendwie... Also ist es auch so wie Flipboard, so, dass du selber zusammenstellst, was du da gerne drin hättest? Ja, oder? Du hast halt so, das sind irgendwie so ganz wenige News-Sources nur irgendwie standardmäßig drin. Also Mashable und so Daily Beast und so Kram. Und da kannst du dir halt so ein paar aussuchen, die du eben auf deiner Homepage dann hast, wo du rein navigieren kannst einfach. Und zusätzlich wird dann immer noch so Tagesgeschehen oben eingeblendet, wo du dann irgendwie Videos und Nachrichten reingepusht bekommst. Aber so insgesamt muss ich sagen, hat mich das nicht begeistert. Ich habe es mir, glaube ich, auch schon wieder gelöscht, weil Okay, aber Flipboard gibt es für iPhone jetzt? Ja, Flipboard gibt es für das iPhone. Ich habe es gerade erstmal aufgemacht hier, weil ich habe ja Automatic Downloads an und wenn dann die Apps universal werden, dann kommen die auch automatisch vorbei. Finde ich auch lustig. Okay. Ich meine, Flipboard ist ja schon allein, der Start ist cool, dass du irgendwie so auf einem Hochhaus in New York sitzt und dann unten so ein bisschen flippt und da jemand ins Fernglas guckt. Also irgendwie Flipboard selber ist einfach so richtig schön stylisch. Es ist gut gemacht, aber benutzt habe ich es auch nie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es 2 oder 3 Mal benutzt und dann nie wieder. Es ist hübsch. Es ist einfach nicht mehr die Art und Weise, wie ich Nachrichten konsumiere. Weil die Nachrichten, die kommen halt so vor über Twitter sowieso schon ständig. Ich mag auch diese Trennung zwischen, ich muss jetzt passiv bleiben und ich kann jetzt auch aktiv werden, nicht so gerne. Klar, ich lese auch oft einfach bloß in meiner Timeline rum, aber wenn ich dann aktiv werden möchte, da hat mir Flipboard nicht so gut gefallen mit den Features. Habe ich überhaupt einen Flipboard-Account? Auf jeden Fall gibt es das jetzt auch fürs iPhone. Nee, ich nicht. Braucht man da einen extra Account? War das nicht irgendwie mit Facebook zusammengebunden? Weiß ich nicht genau, ich bin bei beiden Geräten nicht eingeloggt. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe mir hier mal was zusammengestellt eigentlich. Naja. Also, wer so viel das benutzt, dann könnt ihr das jetzt auch auf dem iPhone benutzen. Ja. Dann habe ich noch eine interessante Neuigkeit, wo wir uns auch Sorgen machen können. Diesmal nicht um Twitter, sondern um Nintendo. Wir machen sowieso Sorgen um Nintendo, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Aber jetzt konkret hat Miyamoto gesagt, man soll doch nicht damit rechnen, dass er ewig arbeitet und er will irgendwann auch mal in Rente gehen. Und er will in Rente gehen und er will in Rente gehen, so hat er ungefähr 28 Mal gesagt. Mhm. Und konkret bedeutet das für ihn, dass er jetzt eben sich so ein bisschen aus den größeren Nintendo-Projekten zurückzieht langsam und lieber noch selber noch kleinere Projekte, wo er irgendwie alleine oder mit einem ganz kleinen Team dran arbeiten kann, in Angriff nimmt. Aber so nicht mehr so die Supervisor-Rolle bei Mario, Zelda und was noch alles übernehmen will in Zukunft. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit jetzt wirklich anfangen soll. Also ich will selber was Kleines machen, was ich selber auch machen kann. Also was ganz Kleines, ja, so ungefähr. Ja. Vielleicht macht er jetzt iPhone-Spiele dann. Stimmt mich. Oh. Das fände ich ja wieder cool. Ja, aber not gonna happen. Naja, kommt drauf an, mit wie viel Erzürnung der da eigentlich das Ruder verlässt. Ja, das heißt ja nicht unbedingt. Nee, ich glaube, also da ist glaube ich kein Zorn am Start, da ist einfach nur so, ich will meinst irgendwann auch mal in Rente gehen. Meinst du nicht, dass er vielleicht der Erste ist, der den Schuss gehört hat bei Nintendo? Ha. Weiß nicht. Kann natürlich auch sein. Das fände ich ja sogar gut. Ja. Nee, aber so insgesamt klingt dieses Interview schon so nach, ja, mein Nachwuchs ist jetzt irgendwie herangereift und der Aonuma macht jetzt irgendwie Zelda und wir haben ein Team für Mario und wir haben ein Team für Mario Kart und alles ist toll und ich kann so langsam mit Hobbyprojekten mich in die Rente verabschieden. Das sollte man mal lesen. Irgendwie nächste Woche kommt auch nochmal ein ausführliches Interview mit ihm, woraus das ein Auszug war, aber so insgesamt mal sehen, wie das mit Nintendo weitergeht, wenn Miyamoto sich langsam nach hinten bewegt. Ja, ich ahne Schreckliches. Das ist auch so eine Geschichte. Ja, ich glaube, es ist schlimmer als Steve weg. Das ist, glaube ich, in der Tat schlimmer als Steve weg, ja. Aber weil wenn Nintendo auch noch die Qualität der Spiele verliert, dann ist wirklich. Ja, dann ist. Aber zur Qualität der Spiele kommen wir dann auch später im Konsumteil nochmal. Aber bevor wir den Konsumteil in Angriff nehmen, kommen wir zum ernsten Teil der Sendung. Genau, Purpur. Purpur. Wieso Purpur? Also die SPD hatte Parteitag von Sonntag bis Dienstag und hat jetzt wichtige Nachricht als neue Farbe, als neue Zweitfarbe, Purpur. Ah. Ja, sie hat es mal, glaube ich, beim letzten Wahlkampf hatten sie, glaube ich, hellbraun als Zweitfarbe. Und jetzt sind sie eher wieder mit den Linken am Start, oder was? Jetzt haben sie Purpur. Okay. Ja. Das war Meldung Nummer 1. Meldung Nummer 2, die SPD hat einen Beschluss zur Netzneutralität gefasst. Stimmt. Ja, genau, wohl irgendwie ganz gut sein soll. Ja, es war wohl irgendwie keiner im Raum, als darüber abgestimmt wurde, aber er wurde angenommen. Genau. Und dann ging es noch um die Vorratsdatenspeicherung und da hat man sich ein bisschen geziert und diesen Beschluss irgendwie durch den Parteitag durchgeschoben von vorne nach hinten. Mit heißer Nadel noch ein Kompromiss, Gänsefüßchen auf Gänsefüßchen zu, Kompromissvorschlag eingereicht, also nicht den Originalvorschlag der Antragskommission. Und tata, wir haben jetzt ein Ergebnis. wenn ich das richtig beobachtet habe, hat die SPD überhaupt erst zum ersten Mal eine offizielle Position zur Vorratsdatenspeicherung. Und die bedeutet, ja, wir wollen die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar zumindest ein bisschen. Super rechtsmäßig eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung von nicht 6 Monaten, nicht 8 Monaten, sondern 3 Monaten nur noch. Grundrechtsschonend. Grundrechtsschonend 3 Monate. Und man wird also die Daten ganz normal aufzeichnen, alle. Hm. Aber es ist dann verboten, die Bewegungsprofile zu nutzen und es für Urheberrechtsdinge zu nutzen. Also man wird die Daten aufzeichnen, aber die Nutzung der Daten ist teilweise verboten. Genau, also das klar, wird natürlich gut das klappen. Problem wie immer, wenn die Daten da sind, wird man sehen, was damit passiert. Also so richtig von Kompromiss zu sprechen, ist da vielleicht seltsam. Ja. Weil die Vorratsdatenspeicherung an sich wird nicht in Frage gestellt. Es wird auch nicht überlegt, was man für Alternativen hätte. Was ich mich gefragt habe, ist, ob die SPD damit jetzt gleichzeitig das europäische Recht nicht einhält und den Spruch vom Verfassungsgericht. Also bei mir wirkt das jetzt so, als würde beides gerade nicht irgendwie berücksichtigt. Tja. Weil die Europäische Kommission oder die EU verlangt ja 6 Monate Vorratsdatenspeicherung mindestens. Beim Verfassungsgericht, jetzt habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie genau der Richterspruch da hieß. Auf jeden Fall gibt es jetzt zum ersten Mal eine richtige Position der SPD, die ich recht enttäuschend finde. Naja, und ich glaube, der Arbeitsauftrag war an die SPD-Fraktion, jetzt sozusagen eine Gesetzgebung anzustoßen. Okay. Ja, und wie die dann genau aussieht, ist, glaube ich, der Fraktion überlassen. Verstehe. Naja, insgesamt halt aber was zu erwarten war, muss man schon auch sagen. Also es hätte mich jetzt überrascht, wenn da jetzt irgendwie die jungen Liberalen so... Also es gab viele Anträge gegen die Vorratsdatenspeicherung auf dem Parteitag und es gab auch viele Redebeiträge dagegen. Also ich hätte eigentlich schon erwartet, dass die SPD 2011 nicht mehr einfach das so macht, sondern dass der Druck schon groß genug ist von uns. Was mir gerade auffällt, inwieweit meine Erwartungshaltung schon gesunken ist, ich habe gerade junge Liberale statt junge Jusos gesagt. Ah, okay. Ja, das ist aber nicht nett. So ist es. Also ich habe tatsächlich mehr erwartet, das war sicherlich auch blauäugig, ja. Hm. Naja. Man wird sehen, wohin sich das bewegt. Aber damit dann auch dieses Thema soweit behandelt, denke ich. Kommen wir jetzt an dieser Stelle zu den Hörerkommentaren und ich schwurbel ein bisschen, weil ich meine App noch nicht am Start habe. So, jetzt wäre ich dann auch soweit. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder der Andreas aus Dörfen. Natürlich noch immer super Sendung, macht immer wieder Spaß, zuzuhören, das mal vorab. Aber dann hätte ich mal wieder eine Frage. Ich weiß, ihr nutzt ja auch gern so diese Solarladegeräte und ich bin gerade auf der Suche nach einem Ladegerät, mit dem ich meine Smartphones laden kann. Also aktuell wäre das auch ein iPhone 4 oder auch ein Galaxy Nexus. Vielleicht habt ihr was Angebot, bevor ich mir irgendeinen Schrott kaufe. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, wäre echt super. Danke und macht weiter so. Ciao. Ja. Ja, das würde mich auch interessieren. Also was, ich habe ja nur so ein Mophie Choose Pack, das hat kein Solar, aber zumindest Zusatzakku für das iPhone 4 und 4S. Und du hast du nicht irgendwann mal so ein... Ich hab so ein Ding von Solio, das ist so dieses Kleeblatt-Aufklapp-Ding. Das hat aber nicht genug Power, um das iPhone 4 und das iPhone 4S zu laden, leider. Okay, gut. Und das hat schon so Kleeblatt-Aufklapp, also das ist schon fast iPad groß, wenn du es aufklappst. Naja, es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Strom da vom Solar kommt, sondern wie viel Strom über den Akku kommt, den du voll machst mit dem Solar. Und das reicht halt leider auch nicht. Das reicht ja nicht mehr, okay. Also wenn unsere Hörer da irgendwie eine Empfehlung haben für solarbetriebene Akkus, die genug Power haben zum Laden moderner Geräte, dann gerne. Würde mich auch interessieren. Also ich habe ja... vor kurzem mal mit dieser Kurbelgeschichte angefangen und da nur festgestellt. Ohne Kontext hört sich das super an. Ja, also dieses kleine Kurbelradio, das auch ein bisschen Solarzellen hat und da kann man das Radio sehr gut aufladen damit. Theoretisch kann man auch per USB eben das iPhone anstecken, aber man kurbelt halt so 10 Minuten, bis man die Basisstromgeschichte wieder drin hat. Und 10 Minuten kurbeln ist extrem hart. Ja. Und du kannst nicht erst in die Batterie kurbeln und dann anstecken. Und also das ist auch irgendwie keine Alternative. Der große Kurbomat vielleicht von denen auch noch macht es vielleicht besser, weiß ich nicht. Den wollte ich mir aber auch mal angucken. Ich habe mal eins verschenkt, was nicht funktioniert hat. Das hat ja auch okay. Solar. Okay. Dabei. Also wir sind schön ratlos. Bitte, wenn einer von euch was hat, was funktioniert, bitte Bescheid geben. Hallo Fanboys, hier ist der Sebastian aus Leipzig. Ich habe noch einen Nachtrag zum Gastkonto des Grauens aus der letzten Folge. Ich habe herausgefunden, dass das Ganze auch mit Find My Mac zusammenhängen kann. Wenn man Find My Mac aktiviert, wird auch das Gastkonto eingeschaltet, um als Honeypot für einen potenziellen Dieb des Laptops zu dienen. Dieser soll dazu bewegt werden, das Internet zu benutzen, damit Find My Mac den Rechner orten kann. Also, wenn man das Gastkonto weghaben will und verschmerzen kann, Find My Mac nicht benutzen zu können, einfach ausschalten. Vielleicht hilft es jemandem. Toller Podcast, macht weiter so. Tschüss. Habe ich jetzt nicht überprüft. Wundert mich auch gerade ein bisschen so, auch mit dieser Intention als Honeypot, dass das offiziell so wäre, aber... Also ich wollte auch gerade sagen, also wenn es da eine offizielle Info dazu gibt, die das so darstellt, würde mich interessieren. Aber natürlich kann es sein, dass es bei Find My Mac dann irgendwie, dass es da irgendwie gekoppelt ist. Hm. Ja. Warum auch immer. Ja, dann bleibt eigentlich fast die Begründung. Ja. Okay. Hallo Fanboys, hier ist der Lars aus Köln. Kurze Frage, und zwar wisst ihr, wie man nach einer Abkürzung, die das iPhone automatisch vorgibt, klein weiterschreibt? Bei mir ist es immer so, dass er dann automatisch mit einem Großbuchstaben anfängt. Ja, vielen Dank und schöne Grüße aus Köln. Euer Lars, ciao. Du guckst gerade auch schon so verwirrt und holst dein iPhone raus und zum Testen. Ich kann das Problem jetzt so an sich auch nicht nachvollziehen. Ah, hier habe ich noch dat, ja, genau. Passenderweise. Bei mir ist es halt so, nach einem Punkt schreibt auf jeden Fall groß. Ja, also wenn diese Abkürzung mit einem Punkt aufhört, dann kickt, kommt halt diese Auto-Capitalization an der Stelle da zum Tragen. Die kann man ja auch per se ganz abschalten. Im Keyboard-Setting. Aber okay. Was das mit den Abkürzungen auf sich hat? Genau, da gibt es mehrere Geschichten. Also vielleicht ist es die App, mit der du die Abkürzungen benutzt, dass die einfach immer kapitalisiert an der Stelle. Weil es ist auch von Eingabefeld zu Eingabefeld unterschiedlich, weil wenn du so ein E-Mail-Eingabefeld ist, dann machst und die App das wirklich kann, dann macht er das nicht. Ja, viele machen das trotzdem und dann fängt er einfach mit E-Mail-Adresse mit Großbuchstaben an. Was mich eher auch nervt, ist, wenn du eine Abkürzung eingibst und in der Abkürzung der erste Buchstabe groß ist, dann ist auch wird auch das, was ersetzt wird, auch groß geschrieben an der Stelle. Auch wenn die klein geschrieben ist, was ich auch komisch finde. Ja. Oder intelligent, je nach Kontext vielleicht, weiß ich nicht. Ich find's doof. Und ja, aber das Problem habe ich jetzt nicht, dass er danach groß weiterschreiben würde, bei mir jetzt in meinen Standardeinstellungen. Also es hat hier so, wenn ich hier diese eingebaute On My Way Abkürzung zum Beispiel verwende, ja, also diese OMW, das glaube ich, ja, macht Sinn. Dann macht er halt ein Ausrufezeichen als letztes noch hinten dran bei der Ersetzung und schreibt halt beim nächsten Buchstaben groß weiter. Also wenn da irgendwie ein Satzzeichen das letzte Zeichen der Ergänzung, der Ersetzung ist, dann verhält sich halt das so, wie sich das verhält, wenn man Sätze abschließt. Ja, und keine Ahnung, kann man das Problem war. Kann man dieses Vervollständigen eigentlich auch irgendwie auslösen, ohne dass man danach ein Zeichen eingibt? Danach, ach so, ja, du, nee. Also ich habe halt immer so... Ach, du kannst auch auf die Blase tippen, oder? Nee, dann ist ja weg. Ist ja das Gegenteil. Ja, aber hat die Blase nicht noch ein Kreuzchen? Ist es nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich auf die Blase tippe, ist dann expande? Ah, du kannst unten drücken, nicht auf die Blase, sondern auf das Ding selber. Das kriegt dann so ein Viereck und dann hat man kein Zeichen danach gemacht. Ja, genau. Also das kannst du vielleicht nochmal ausprobieren, dass du halt beim Vervollständigen auf das Ding drauf drückst und dann dein Leerzeichen machst und vielleicht hast du dann ein anderes Verhalten von der Groß-Kleinschreibung. So als Idee. Ja. Jo. Gut. Hallo Fanboys, hier ist der Timo aus dem Westerwald. Und zwar habe ich eine Frage an euch zu Spotlight auf dem Mac. Ich würde gerne über Spotlight meine Programme mit eigenen Kürzeln finden. Zum Beispiel den Mac App Store würde ich gerne über das Kürzel MRS finden. Dafür habe ich mir den Mac App Store mit Command-I aufgerufen und unter die Kommentare mit Spotlight suchen mein entsprechendes Kürzel reingetragen. Allerdings finde ich in Spotlight damit leider nichts. Auch ein neues Indizieren von Spotlight hat nichts gebracht. Ihr könnt mir doch sicher sagen, wo mein Fehler liegt, beziehungsweise was ich falsch mache. Ansonsten wirklich cooler Podcast, immer weiter so und auf ins nächste Jahr. Euer Timo, ciao. Ja, also meine Vermutung wäre, dass er das bei Apps einfach ignoriert, dieses Kommentarfeld. Das könnte gut sein, weil Apps ja doch ein Bundle sind und vielleicht anders indiziert werden und dann funktioniert es an der Stelle nicht. Also man könnte noch versuchen, irgendwie in das Bundle reinzugehen und so einen Kommentar an irgendeine andere Datei anzuhängen. Insgesamt aber wahrscheinlich so ein bisschen shady. Also was, wenn du sowas Ähnliches haben willst, gibt es ja immer noch, ich glaube, den Nachfolger von Quicksilver, der wurde letztens erst wieder von irgendjemand übernommen, der auch Spotlight benutzt, plus noch andere Abkürzungsgeschichten. Also wenn du so auf... Ja, oder Launchbar oder Alfred oder wie sie alle heißen. Genau. Wenn man das mit Bordmitteln emulieren will, dann könnte man noch von jeder App, die man so haben will, eine Verlinkung machen. So ja. Mit Dragon und Alt Apfel halten, dann kriegt man so diesen Verlinkungspfeil-Dings und das könnte man dann in MAS umbenennen, zum Beispiel für Mac App Store. Und das sollte dann im Prinzip eigentlich finden, diese Verknüpfung. Das könnte funktionieren, gute Idee. Kann man sich dann irgendwo hinwerfen, wo man sie nicht sieht und dann. Ja. Hallo Fanboys, hier ist der Julian aus Karlsruhe. Zunächst mal danke für den Podcast, ihr macht das ganz toll. Dann hätte ich noch 2 bzw. 2,5 Fragen. Zunächst mal die kürzere. Gibt es irgendeine Möglichkeit auf dem Mac anzuzeigen, wie die Netzwerkverbindung von meinem Personal Hotspot gerade aussieht? Ich fahre ganz häufig Zug und nicht immer ist die Verbindung da so super. Also die vom Handy, die vom Zug ist ja sowieso immer schwierig. Und ich wüsste jetzt einfach gern, wann ich gerade mal Mails abrufen und surfen kann, wann die Sachen eher nicht laden werden und jedes Mal aufs Handy gucken, um zu sehen, wie das die Verbindung da gerade ist, ist nervig. Vielleicht gibt es da ja eine schöne App, die ihr kennt oder irgendwas, was in der Statusbar das anzeigt. Das andere ist ein bisschen komplexer. Ich bin häufig in verschiedenen Netzwerkkontexten unterwegs und mich nervt es wahnsinnig, dass ich jeden Morgen in der Firma erstmal meine Samba-Shares mounten muss, dann, wenn ich zu Hause bin, erstmal die Meldung kriege, dass die Samba-Shares nicht mehr verfügbar sind, um dann im Heimnetzwerk dann auch nochmal entsprechende wieder händisch zu mounten. Und da gibt es auch sicher eine tolle Lösung. Vielleicht habt ihr irgendeine Empfehlung für ein leicht wartbares Apple-Script, das auch noch mal mehr kann als irgendwie nur Samba-Shares mounten. Mir fiel da zum Beispiel ein, dass man ja mal was man so netzwerkabhängig machen kann. Zum Beispiel könnte ich, zu Hause brauche ich jetzt kein VPN, aber wenn ich in fremden WLANs bin, dann hätte ich das gern standardmäßig oder solche Sachen. Ich hatte mal so ein Apple-Script von einem Kollegen, das war aber eher sehr basic und ich habe jetzt auch nicht so die große Zeit, Muße und auch so ein bisschen das Können, um mich da jetzt, um da jetzt stundenlang irgendein cooles Skript zu hacken, sondern hätte da einfach gerne eine Lösung. Vielleicht gibt es auch eine schöne App oder so, vielleicht kennt ihr da was. Ja, und was mir dann auch noch nicht ganz klar ist, ist, ob ich irgendwie bestimmte Verbindungen eigentlich bevorzugen kann. Also mir fällt so ein, dass ich oft im Personal Hotspot bin und oder der halt irgendwie an ist. Und gleichzeitig bin ich aber im Ethernet und ich weiß nicht so genau, worüber das jetzt geht. Ich vermute natürlich Ethernet, aber das müsste auch sicher irgendwie konfigurierbar sein, dass irgendwas bevorzugt wird, auch wenn ich WLAN und Ethernet gleichzeitig habe und solche Sachen, dass ich einfach sagen kann, das jetzt bitte benutzen, ohne dass ich die anderen Verbindungen kappen muss. Vielleicht ist das auch die totale Anfängerfrage und ich bin einfach zu doof, das zu googeln, aber dennoch würde ich mich über eine Antwort freuen und vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Dankeschön, schöne Grüße aus Karlsruhe, euer Julian. Ja, schöne Grüße zurück. Fangen wir mal vorne an. Netzwerkqualität im Zug auf dem Mac anzeigen lassen. Auf dem Mac die Netzwerkqualität von deinem iPhone anzeigen lassen. Ich muss sagen, schöne App habe ich da keine. Ich mache da immer so ein Terminalfenster auf und mache Ping Google und dann sehe ich so die Ping-Zeiten und ob es gerade pingt oder nicht und dann kann ich halt so grob einschätzen. Also wenn da irgendwie so 10.000 Millisekunden Ping steht, dann brauche ich gar nicht anfangen, meine Mails abzurufen. Ja, also sowas mache ich selber auch, aber ist natürlich schon ein bisschen kryptisch. Vielleicht gibt es irgendein schön grafisches Ping-Tool. Ping selber macht auch nicht wirklich viel Netzwerk-Traffic, das heißt, das ist jetzt da auch nicht so tragisch. Ist eher so eben so die, stellst du sicher, dass du basismäßig was weißt über die Verbindung. Ich glaube nicht, dass man irgendwie die Daten vom iPhone anzapfen kann oder mitbekommt. Ich meine, irgendwie weiß der Mac zwar, dass es jetzt ein Personal Hotspot ist, weil er rechts oben die Kette anzeigt anstatt was anderes, aber ich glaube, da hört diese Information schon auf. Ich habe noch nicht probiert, da mal mit Alt drauf zu drücken, weil das geht ja bei so anderen Geschichten, beim AirPod-Symbol an sich. Ich weiß nicht, was er da beim Personal Hotspot anzeigt. Vielleicht hast du da ein bisschen Info, aber... Bei der Info auf dem iPhone jetzt auch nicht zwingend irgendwie so wahnsinnig ergiebig ist. Ja. Also der zeigt mir da auch gerne mal irgendwie 3G und 4 Balken an und in Wirklichkeit raumt er aber gerade und stuft sich sehr auf Edge runter und das dauert halt irgendwie 10 Sekunden, bis er das anzeigt. Also ja, gerade im Zug. Ja, gerade im Zug ist das. Ja, ich vertraue da auch eher dem Ping. Okay, zweite Frage. Ich wechsle meine Network-Location und möchte gerne automatisch Dinge machen. Da gibt es eine App, die benutze ich auch, aber ich vergesse, wie sie heißt. Ich weiß, dass es eine App gibt, ich benutze nicht und ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Aber das ist so eine eierlegende Wollmilchsau-App, oder? Genau. Also die erkennt halt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt in dieses Wavelang gehe, dann schaltet mir automatisch die Netzwerk-Location ein und mount mir die Sachen. Und ich werde das verlinken und an der Stelle, aber es ist jetzt peinlich, dass mir nicht einfällt, wie das Ding heißt. Ich benutze es nämlich nur zu Hause und konnte jetzt nicht nachgucken. Okay, ja. Ja, und okay, das letzte Sache war Prioritäten von Netzwerk-Devices. Genau, und das sind das kann man in den Systemeinstellungen machen. Über Netzwerk gibt es ja links die Liste von den verschiedenen Netzwerken und die ist ja immer, die sortiert sich immer ein bisschen um, je nachdem, was gerade aktiv ist oder nicht. Also die Reihenfolge selber ist es nicht, aber man kann dann auf das Rädchen drücken oder irgendwo da unter den Einstellungen, da kann man die Reihenfolge eben festlegen, genau das. Das heißt, wer Priorität kriegt, wenn er da ist. Genau. Also und da kann man entweder zum Beispiel den eigenen, also das Ethernet ganz hoch setzen, weil wenn man ein Kabel hat, ist man oft so, ist es oft das Brauchbarste. Oder vielleicht auch den Personal Hotspot am höchsten setzen, weil wenn man den schon aktiv hat, dann will man halt darüber surfen, weil man irgendwo anders Probleme hat. Genau, also es gilt halt dann dafür, wenn ich auf beiden einen Link habe, welcher von beiden soll bevorzugt werden. Genau, wenn man technisch noch ein bisschen weitergeht, er ist ja trotzdem in allen Netzen. Irgendwie kann man die anderen Routen schon auch benutzen, aber halt nur für Zeug, was nicht erreichbar ist bei dem anderen. Genau. Also irgendwie so, wenn man so verschiedene Subnetze hat, IPv6, whatever, dann geht's trotzdem noch so, dass es über die anderen Netze geht, aber alles, was halt, alles, was er über das Höchstpriorität des der Device machen kann, macht er da auch drüber. So. Ja, also es ist nicht sichergestellt, dass gar nichts über die anderen Dinger läuft, aber halt so Standard-Traffic. VPN ist da noch eine Ausnahme, aber das geht dann definitiv zu weit an der Stelle. Genau, beim VPN kann man es aber in den Einstellungen von VPN dann sagen, ob er alle Traffic drüber laufen lassen soll oder whatever, aber dann bitte irgendwie entsprechend informieren auch, genau. Weil... Marcel guckt schon ganz glasig so. Ja. Die Hörerkommentare haben wir dann auch hinter uns für diese Woche. Ich möchte an der Stelle noch mich bei den netten Herren von City of Toilets bedanken. Black Paper Studios heißen die in Wirklichkeit und die machen City of Toilets. Das ist wohl ein iOS-Spiel, das demnächst rauskommt und bei dem es darum geht, öffentliche Toiletten zu bauen und abzugraden und also so SimCity für Toiletten quasi. Ja, sehr schön. So ein bisschen im Retro-Stil. Auch, oder? Ja, so ein bisschen so wie Game Dev Story sieht das so aus. Und die haben uns ein Care-Paket geschickt. Die haben uns hier die Studentenfutter und noch anderen Kram und eine Toilette für unsere Vitrine. So eine Holzkiste. Wir haben große Vitrine. Ja, so eine Holzkiste, die kann man aufklappen und innen drin ist dann auf der einen Seite eine Tür und auf der anderen Seite ist es so gekachelt mit einer Toilette drin und steht Limited Edition City of Toilets drauf. Ja. Fand ich toll. Ja. Martin, ich habe gerade im Chat gelesen, dass du ja letzte Woche den Piratenparteitag so angeteasert hast, dass wir vielleicht ein, zwei Wörtchen du warst ja da. GO-Antrag. Sagen müssen. GO-Antrag. Genau, GO-Antrag. Auf Verlängerung der Rednerliste. Also ich versuche jetzt mal ganz kurz zu machen. Es war sehr interessant, weil er völlig anders war als die anderen, weil plötzlich 10 Fernsehsender da rumwuselten und gedreht haben. Es waren 1320, glaube ich, akkreditierte Leute da, was auch ziemlich krass war. Ich finde, dafür ging es relativ gut und flutschig über die Bühne. Man muss ja wissen, dass es da keine Delegierten gibt, sondern da jeder kommen kann, der irgendwie Mitglied ist. Zeitweise musste die Halle auch zugemacht werden für Gäste, weil es so voll war. Ich finde ja immer am spannendsten die Gespräche so nebenbei, aber es gab natürlich auch Beschlüsse, die meisten lustigerweise gar nicht netzpolitisch oder so. Mhm. Das Einzige, was vielleicht so netzpolitisch Relevanz hatte, war der Beschluss zum Urheberrecht. Und das ist auch eine Besonderheit oder auch ganz interessant, weil es ein sehr konkretes Papier war, was sehr konkrete Änderungen am jetzigen Urheberrecht sozusagen einfordert. Ich sehe das mehr oder weniger so als Sofortmaßnahmenpaket. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig visionär gewesen, was da verabschiedet wurde. Dafür ziemlich konkret und Sachen wie Privatkopie zu verankern, das Urheberrecht auf 10 Jahre nach dem Tod des Urhebers zu begrenzen. Die Grünen fordern übrigens lustigerweise mehr, mhm, also weniger Laufzeiten. Und eben auch Angebote aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser zu stellen, also im Netz zu belassen und solche Sachen. Da gibt's ja das Stichwort vom Depublishen. Ich glaube nicht, dass das letzte Wort sein wird, dieser Antrag, weil das dann vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend wäre für die Piraten. Mhm. Aber so als direkte Maßnahme finde ich es eigentlich ganz spannend und interessant. Ja, ansonsten gab es natürlich auch noch viel mehr Beschlüsse. Das, was sozusagen die meisten wohl mitgekriegt haben, war die Idee, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu forcieren, beziehungsweise da ein Konzept erarbeiten zu lassen. Und es gab auch einen Beschluss über Liberalisierung von Drogen und unterstützend dadurch mehr Aufklärung. Mhm. Ja, aber das mal so im Kurzen. Ich könnte da jetzt auch noch stundenlang über Details erzählen, aber ich muss ja jetzt auch gleich weg. Vielleicht sage ich am besten auch deswegen jetzt schon mal tschüss und bedanke mich. Und genau, du musst zum Zug. Dann. Du hast es schon kurz angesprochen. Genau. Heute alles ein bisschen hektisch. Und wünsche euch noch eine gute Sendung. Dankeschön. Bis dann. Ein bisschen Limbo? Genau. Du musst jetzt mit dem Kabel durchtanzen. Ja, dann aufpassen. So. Ja. Das hättet ihr mal sehen sollen. Ja, ja. Dann wollen wir mal den Rest der Sendung, in dem es im Wesentlichen um Konsum geht, dann alleine bestreiten. Ja. Mit was fangen wir denn an? Mit der BBC fangen wir an, oder? Mit der BBC fangen wir an, ja. Und da gleich mit meinem ersten Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe jetzt extra nicht vorher gefragt. Ich habe der BBC iPlayer, der ist jetzt fürs iPhone da. Ja. Was ja an sich großartig ist, weil ich habe mich eh schon gefragt, warum man den nur auf dem iPad gucken kann, gerade jetzt mit AirPlay. Ja. Aber ich habe jetzt so meine monatliche Subscription da drin. Ja. Und ich kriege diesen fucking iPhone-Client nicht dazu, das zu akzeptieren. Okay. Was tust du denn? Also was tust du nicht, ist die Frage. Ich öffne den, dann sage ich Subscribe, weil ich denke mir halt so wie bei anderen In-App-Purchases muss man halt nochmal irgendwie auf Kaufen drücken. Und dann sage ich Subscribe und dann sagt er mir, okay, du hast subscribed. So, weil du subscribest eh schon, willst du in die Einstellung gehen, da kannst du was verändern oder okay drücken. Okay. Dann drücke ich okay. Ja, also was wofür ich auch länger gebraucht habe und wo du offensichtlich auch gerade drauf reinfällst, ist, dass dieser Subscribe-Screen auf dem iPhone scrollt. Und zwar muss ich hier gerade. Wie bitte? Ja, ja, also wenn du da auf dieses Rädchen oben klickst, nee, ist nicht das Rädchen, wo ist denn so das pink. Subscriben? So pink Subscribe, du hast es nicht mehr. Also ich hab's ja nicht so. Mehr, genau. Und so. Genau, geh mal auf das pinke Subscribe-Ding und dann kannst du weiter nach unten scrollen. Arschlöcher! Genau, ich habe das 4 oder 5 Mal ausgefüllt, ja? So, nicht so schreien. Also du scrollst einfach nach unten und da ist dieser Restore-Knopf und dann kannst du da restoren. Das ist doch zum Kotzen. Ja, also ich habe auch gebraucht, bis ich es gefunden hatte. Mal abgesehen davon, dass der Buy Now-Knopf auch wirklich so irgendwie eingesetzt ist und der ganze Screen so aussieht, als hätte das ein Praktikant oder Drogen zusammengeklopft. Mhm. Ja, weil auch so das Agree to the Conditions ist auch irgendwie ein Excel-Screen dann noch und I don't know, aber Restore drücken, gut. I drück Restore and genau. I will now be glücklich. Falls ihr das Problem auch hattet, dann seid dankbar, dann habt ihr weniger Schmerzen. Genau. Und an sich halt das, was man vom iPad schon alles kennt, relativ umfangreiches Angebot in Sachen alte BBC-Serien. Nicht tagesaktuell wie im iPlayer, aber schon warum guckst du so irritiert? Das ist ja der iPlayer. Nein, das ist iPlayer Global. Ja. Ja, und der iPlayer ist ja das, was die Menschen so auf der Insel bekommen. Mhm. Und das ist ja so mehr oder weniger tagesaktuell der Content, der so aus der BBC rausfällt. Der iPlayer Global ist halt ein bisschen eingeschränkter. Da ist jetzt die aktuelle Doctor Who-Staffel zum Beispiel noch nicht drin und so Kram. Aber die Sachen, die international verfügbar sind, die kann man alle abrufen. Und das ist eh schon genug meines Erachtens, um den Preis zu rechtfertigen. Ja, definitiv. Also der Content ist einfach endlos. Auch mal eben irgendeine Naturdoku angucken wollen, den zack, also das ist echt viel Zeug, das man gerade auch als Nicht-Brite wahrscheinlich alles noch nicht gesehen hat, so direkt. Ja. Ja, ja. Und wirklich großartig. Ja. Also updaten und sich freuen, ist ja auch Universal jetzt quasi. Gut, dann kann ich endlich auch Purchase drücken und ich habe ja jetzt auch mein iPhone mit so viel Kapazität. Sehr schön. Ich habe irgendwie aus Gründen, die ich selber nicht ganz nachvollziehen kann, so einen Flash, dass ich jetzt Magic ausprobieren will. Und dabei spreche ich von Magic the Gathering, dieses Trading Card Spiel. Ja, jetzt. Ja, also ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Wir waren ich in der so, Schule, als es so rauskam. Ja, genau. Und ich dachte mir so, scheiße, ich habe damals immer gesagt, das ist ja irgendwie Teufelszeug und lame und doof. Und das will ich gar nicht erst anfassen und ausprobieren. Und jetzt dachte ich mir so, irgendwie fehlt mir so ein Teil meines Nerd-Seins. Und ich muss mir dieses Magic jetzt mal geben. Und Papierkarten habe ich keine und so. Und habe ich jetzt auch erstmal noch keine irgendwie bestellt. Und soll ich dir mein altes Set mal in die Hand? Ja, ich habe mir das schon doch geguckt. Das liegt da drüben. Ach, das liegt ja eh hier auch. Okay. Im Büro. Kannst du gerne benutzen. Okay, das ist auch cool. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mir das mal geben, wie das funktioniert. Und habe dann ein bisschen gelesen und online geguckt. Und gesehen, es gibt eine relativ gute Xbox-Umsetzung. Mhm. Und zwar gab es 2010 schon mal eine für die Xbox Live Arcade, die man sich runterladen konnte, die wohl so leidlich okay war, aber nicht überragend. Ja, ich fand die ganz okay. Also ich habe mir die auch geschoppt. Ich habe sie dann nicht mehr gespielt, weil irgendwie dieses Sammelkarten-Zocken hat viel mit dem Karten selber zu tun eigentlich. Und ja, kann man schon auch online machen, aber hat mich jetzt nicht so geflasht. So die Haptik hat da schon auch was. Das stimmt, muss hier schon zustimmen auch. Aber so zum Reinschnuppern ist das echt cool, weil es gibt nämlich jetzt seit Sommer die 2012er Edition von diesem Xbox Live Arcade Titel, der da in voller Länge heißt Magic the Gathering Duel of the Planeswalkers 2012. Okay, und da hat sich alles irgendwie verbessert, oder was? Und da ist irgendwie alles hübscher und toller und also ich habe jetzt den alten Titel nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt auch nur das wiedergeben, was ich so gelesen habe, aber sie sollen wohl einiges noch hübscher und angenehmer zum Spielen gemacht haben, im neuen Titel. Also ich fand nämlich den alten auch schon extrem ordentlich, was ist das, so eine Computerumsetzung von so viel Karten und so viel Informationen und so viel Platz angeht. Ich meine, bei der Xbox hast du den zwar echt potenziell auch, wenn du einen HD-Fernseher hast, aber ja. Und ich habe da jetzt auch schon ein bisschen Zeit rein investiert. Da gibt es so eine Kampagne, wo du quasi so eine AI nach der anderen abhakst, zwischendurch dann auch immer so Schachrätsel quasi lösen musst. Ja, du hast nur noch einen Lebenspunkt und der andere hat 10 und jetzt musst du deine Karten so richtig spielen, dass du irgendwie da noch siegreich hervorkommst aus dieser Situation. Und das ist immer so abgewechselt mit richtigen Spielen gegen AIs. Und das macht ziemlich Spaß, muss ich sagen. Also ich muss sagen, Magic nimmt mich auch langsam für sich in Anspruch. So dieses Spiel ist schon auch sehr abwechslungsreich und interessant. Ja, muss man dazu sagen, so Magic ist so das StarCraft, was StarCraft für Realtime-Strategy ist, ist so Magic für diese Sammelkartenspiele. Es ist wirklich so das Urgestein und das mit dem ausgewogensten Regelset. Und zu einem Zeit, wo Magic so populär geworden ist, haben viele versucht, da was Ähnliches auf die Beine zu stellen, sind aber alle eigentlich gescheitert an einem möglichen. Also es gab wahnsinnig viele von diesen Sammelkartenspielen, aber Magic hat halt wirklich eine ausgewogene, tolle Spielgeschichte. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ja. Ja. Das Einzige, was halt das Problem dabei ist, es ist halt ein Sammelkartenspiel, also hast du ein bisschen Abzocke am Start, weil du halt eigentlich diese Packs kaufst und dann deinen Stapel halt optimieren willst dahingehend. Also so diese Sammelkomponente, Mein Gott, aber man kommt auch relativ gut ohne aus. Ich habe mir damals auf eBay so ein paar Reste von anderen Leuten gekauft. Also es gibt ja immer so diese Basiskarten, die man auch braucht, wenn man sich nur ein, zwei Sets kauft, mit denen man nicht so ganz zurecht, also die nicht ganz so lang, ja, also dann kann man sich das Set nicht so zusammenstellen, wie man es denn gerne hätte. Und das ist, liegt da drüben halt auch. Da sind, glaube ich, von jeder Farbe genug Bäume und so Zeug, also genug Ressourcenkarten da. Genau, ja. Landkarten. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das alles heißt. Ja, aber es ist auf alle Fälle sehr gut und geht auch sehr in die Tiefe und je nachdem, gegen wen man spielt, also gerade so 1:1 kann man also schön sich aufeinander abstimmen. Ja, und dann so. Und die Xbox-Umsetzung ist, glaube ich, auch ein sehr guter Startpunkt, weil man sich mal dafür interessiert, wie das funktioniert, weil einerseits investiert man nicht viel Geld, andererseits kriegt man dann doch relativ gut Einblick. Man kann das dann noch online gegen andere spielen. Es gibt dann diesen Arch Enemy. Auch mit der Karte so? Was mit der Karte? Das fand ich, Magic spielst du ja, wenn du so im Real Life spielst, halt so, dass du eine Karte aus dem Set zufällig rausnimmst am Anfang und um die geht's. Das heißt, wenn du gewinnst, also der Gewinner kriegt halt diese andere Karte von den anderen und das ist halt so ein ganz netter Mechanismus gerade. Nee, das hat mir noch nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So gut bin ich noch nicht. Aber was in dem auch drin ist, ist einerseits halt das normale One-on-One-Spiel und andererseits dieser Arch-Enemy-Modus, wo du so 3 gegen 1 spielst. Und ja, wer sich dafür interessiert, der kann sich das definitiv mal geben. Gibt's für die Xbox und ich glaube auch für den PC. Jo. Schön. Wo wir schon bei der Xbox sind, es gibt Neuigkeiten in Sachen Xbox. Ja. Es wird jetzt Windows Phone 7. Ja, so ein bisschen. Oder? Ich hatte es gab ein Dashboard-Update, geht's. Es gibt ein Dashboard-Update und so was die Navigation angeht, muss ich sagen, es ist jetzt noch mehr Cross-Media-Bar irgendwie so, oder? Es hat oben so diese Leiste, wo du durch navigierst und dann klappt da so Zeug runter. Ja, also ja, es ist halt für mich, ist halt das, was sie so bei Windows Phone 7 machen, so da ein bisschen mit angeglichen. Ich finde es jetzt nicht wirklich übersichtlicher. Gleichzeitig ist es was man mit Kinect bedienen kann, theoretisch komplett auch, was es vorher nicht war. Und sie sind ja so Kinect-Fanatiker. Was ja auch dazu gekommen ist, ist Sprachbedienung. Ja. Und ganz absurd, Bing. Also so wie auf dem wie unter iOS so ganz links Spotlight ist, so ist jetzt auf der Xbox Bing. Ja. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber da könntest du theoretisch auch deine Spiele suchen. Also der Content auf deiner Ding wird da durchgesucht. Wird da auch irgendwie wirklich das Internet durchsucht? Ja, also du kannst bingen im Internet. Ja. Xbox Bing iPhone 7. Ja, nee, keine Ahnung. Xbox Bing Zoom war das Beispiel. Discontinue. Also man kann in sein Kinect jetzt rein sagen, Xbox Bing Zoom und dann wird einem alle Infos zu einem nicht mehr ganz aktuellen MP3-Player angezeigt. Ja, aber so an sich, ich habe ja keine Kinect angeschlossen, weil ich habe zwar eine Kinect, aber ich brauche sie nicht. Ja, also ich hatte sie auch nur zufällig dran. Ja, es war nicht so, dass ich jetzt ausprobieren wollte mit Kinect, sondern ich hatte irgendwie zum letzten Mal, wo ich Xbox gespielt habe, die Kinect hat mal zufällig wieder angeschlossen. Ansonsten eher abgeschlossen, wenn ich sie eh nicht brauche. Ja. Ja, und dann hast du halt rechts unten deinen Kinect-Grafik und du kannst mit ihm reden. Und jetzt hast du halt so diese absurde Situation, dass der Fernseher potenziell mithört. Also wenn die Xbox zufällig angeht und du dann mal mit jemandem über die Xbox sprichst, dann bist du auch schnell in dem Menü unterwegs. Also, sie haben ja zumindest dieses Docket-Xbox reingebracht. Aber, nee, aber an sich ist das, also das wesentliche neue Feature, das mich interessiert, das ich allerdings noch nicht ausprobieren konnte, ist, dass einerseits Cloud Storage für Xbox Live. Das interessiert mich auch und ich habe es zumindest aktiviert, aber weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja, das bedeutet, ich kann hier mit Batman anfangen und speichern und das wird dann über die Cloud nach Hause gesynkt und ich kann zu Hause weiterspielen. Genau. Also das wäre schon cool. Und das andere, was ich noch ausprobieren muss und auch noch nicht ausprobiert habe, ist so dieses Auto-Twittern und Auto-Facebooken von Achievements, was angeblich jetzt drin ist. Ja, genau. Twitter habe ich aktiviert, Facebook noch nicht. Die Twitter-App sieht aus, wie die Twitter-App vorher aussah. Ja, ja. Facebook genauso. Genau, die Integration wird aber dann eigentlich irgendwie interessant. Also wenn man da schon mal, wenn man irgendein Achievement mal twittern will, wie das dann funktioniert. Vielleicht sagt man dann Xbox Twitter Achievement. Nee, also ich habe gelesen, dass das automatisch passiert. Wenn man so Auto-Tweet und ja, also du musst zuerst ausmachen, dass es nicht passiert. Echt? Das heißt, also, mein nächstes Mal Xbox spielen wird dann die Welt erfreuen. Genauso wie bei, wie hieß es denn? Uncharted? Nee, ich habe das auf iOS gespielt, was es gemacht hat. Ach so, diesen Zelda-Klon. Sword and Sorcery. Nee, das andere. Sword and Sorcery hat mich immer gefragt. Ich hatte so ein kurzes Zelda-eskes Spiel, das ich gespielt habe. Das hat man da zugespammt. Wurde ich dann darauf hingewiesen, habe ich es wieder ausgemacht. Naja. Aber das wird ja jetzt demnächst dann mit der Xbox wohl auch passieren, wenn ich es richtig verstehe. Also man kann, ich habe gesehen, wo man es abschalten kann in den Settings und der Privacy, aber soweit ich es verstehe, passiert das automatisch. Ja, ich muss ja erst wieder irgendwas mit der Xbox spielen demnächst. Also ich bin ja immer noch am Skyrim vorbeigucken. So. Ganz aktiv Batman gucke ich auch vorbei, weil Batman wird mir auch irre Spaß machen. Vielleicht irgendwann so nach Weihnachten oder so wird wieder mehr gespielt und dann kann man auch mehr zu dieser neuen zum neuen UI sagen. An sich finde ich, ich meine, das was ich wovon ich eigentlich ausgegangen bin damals, dass ich meinen Account auf mehreren Xboxen gleichzeitig benutzen kann. Ja, und ich finde es gut, dass sie es jetzt endlich gemacht haben. Ja, weil ich musste da immer so einen USB-Stick durch die Gegend tragen und der war halt immer nicht am richtigen Ort. Dann hat er mir meine, also wer sich noch erinnert an den Run, so wirklich die bei, wie hieß es denn, dieses Prügelspiel, Comic-Prügelspiel? Castle Crashers. Castle Crashers, einfach meinen Stand wirklich gelöscht, weil den wieder irgendwie anders gespeichert hat. Also ich war einfach da sehr unzufrieden und mal gucken, ob sie das jetzt gut gemacht haben. Das wäre wünschenswert. An sich haben sie das ja drauf mit Xbox Live, finde ich. Ja, was sie noch drauf haben jetzt auf meinem iPhone, ist eine Xbox Live App fürs iPhone. Okay, muss ich auch gleich mal laden. Fürs iPad. Und was es fühlt sich so ein bisschen seltsam an, weil es macht halt dieses, erstens macht das dieses Windows Phone 7 Feeling auf dem iPhone. Und, also, ähnlich wie Fotosynths ja auch. Ja. Und zweitens macht es halt auch diese Xbox Live-Geräusche auf dem iPhone, was dann wirklich so endgültig, also wenn man hier irgendwie auf Düdelü und so, also das fühlt sich irgendwie seltsam an. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Account habe. Aber ich kann jetzt gucken, wann war denn der Dominik das letzte Mal mit seiner Xbox online? Und dann sehe ich hier, er war das letzte Mal am 7.12. in Sky Go. Das ist diese neue Sky TV-Sendungs-Dings vom neuen Dashboard, oder? Das wollte dann gleich runterladen, dann habe ich wieder abgebrochen. Ich habe ja nochmal geguckt, weil eigentlich ist so der Marketplace, was Videos und so weiter angeht, war ja der angenehmste. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meinen Rant erinnert von damals, aber so der auf der Xbox war eigentlich so relativ umfangreich, hat gleich losgestreamt, hat überhaupt keine Zicken gemacht zu dem Zeitpunkt im Verhältnis zu den anderen. Der Content war halt relativ teuer nach wie vor und nicht unbedingt Englisch. Sprachig. Aber so deshalb würde ich da auch mal reingucken, weil die Xbox dann durchaus so zu benutzen und dann vielleicht sogar mit Kinect ohne den Controller, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch zu nervig. I don't know. Naja, aber du kannst jetzt auf jeden Fall auch so gerade gucken, wer spielt gerade und kannst dir auch so diese Beacons setzen, die jetzt neu sind in dem Dashboard auch, wo du sagen kannst, so übrigens, falls mal jemand von euch Magic spielen will, ich will mitspielen. Ja, und dann kriegst du halt eine Notification. Also Notification kriegst du, glaube ich, nicht, aber... Also eine Xbox Live-Nachricht kriegst du wahrscheinlich. Und die kriegst du auch wenn mit dem spielt. Hier so. Nee, ja also pushen tut das Ding nicht. Wie das Push nicht. Optimal finde. Wie das Push nicht. Man kann Nachrichten damit schreiben und empfangen, aber es pusht nicht. Ja, das ist doch der ganze Sinn dieser Scheiße, dass du die Nachrichten, die du über Xbox Live nur schicken kannst, dann da hast. Ja. Was ja nach wie vor bei Games Center nicht geht. Naja. Aber vielleicht kommt das ja noch und es ist auf jeden Fall schon ganz nett. Ich hatte irgendwie auch schon eine Xbox Live-Nachricht geschrieben damit. Okay. Ja, jetzt mit Siri. Du kannst ja dann so Siri gegen Xbox Live auftreten lassen. Großartig. Die Frage ist, können die überhaupt Diktate auch bei Text Siri, ganz normal? Bing Zoom. Nee. Wo wir bei der Xbox sind, können wir langsam woanders hinleiten, aber mit Bezug, nämlich auf der Xbox haben wir auch Bastion gespielt. Ja, stimmt. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich leider feststellen. Ich habe irgendwann mal aufgehört, aber ich habe es ziemlich viel gespielt. Ja, ich habe das auch viel gespielt und ich habe auch noch vor, das noch durchzuspielen, weil das ist ja doch sehr hübsch. Das ist dieses Hack and Slay, wo man so durch eine Schwebewelt läuft und von einem allgegenwärtigen Erzähler immer begleitet wird und untermalt wird. Also das ist recht nett gemacht. Mhm. Da ist jetzt irgendwie ganz neu heute, das kann man jetzt im Browser spielen, war die Ankündigung. Flash, Quicksilver oder Nee, noch HTML5? Ganz anders. HTML5? Nee, also man sollte, also die Ankündigung ist halt, mit dem neuesten Chrome kann man es spielen. Ja? Und dann dachte ich mir, Chrome kann man, ist das vielleicht WebGL oder HTML5, aber nein, das ist Native Client. Ja, das bedeutet. Aber in dem Chrome Marketplace sind auch Native Clients unterstützt, oder? Weil der Chrome Marketplace hat ja. Also Angry Birds war, glaube ich, HTML5, aber was du da gesagt hast. So viel ist da HTML5. Ja, aber Bastion ist an der Stelle Native Client. Das bedeutet eben, dass da Code runtergeladen wird, der dann nativ in der Sandbox ausgeführt wird und dass das Browserfenster da quasi dann nur das OpenGL-Fenster ist für diesen Code. Ist jetzt irgendwie so rein Webtechnologie technisch dann nicht so wahnsinnig spannend, aber so an sich, wer Bastion noch nicht gespielt hat, kann das jetzt eben in Chrome runterladen und kaufen auch über den Chrome Marketplace. Die Performance war jetzt suboptimal, fand ich. Also es läuft schon ganz gut, ja, es läuft aber nicht so flüssig wie auf der Xbox. Und was halt auch nervt, ist, dass ich halt an meinem PC kein Gamepad dran habe und dass ich dementsprechend mit WASD spielen muss. Und das ist halt bei dem Spiel echt suboptimal, weil da muss man auf diagonal laufen oder halbdiagonal. Und wenn man das mit WASD versucht, dann fällt man öfter mal runter. Das ist irgendwie auch doof. Aber so an sich ist ein schönes Ding und so, aber so diese im Browser Nachricht, die war so ein bisschen übertrieben, fand ich. Ja. Übertrieben war auch die Erwartungshaltung oder die Wartezeit oder was auch immer. Ich versuche eine Überleitung zu finden, finde keine. Egal, es gibt jetzt Chrono Trigger für iOS. Yay, ich bin kein Chrono Trigger Fan. Also irgendwie, ich habe Alex verfolgt und Alex hatte irgendwie gesabbert, wie nichts Gutes, seitdem man es erfahren hat. Also iPhone-Blog. I don't know. Ist es gut? Ist es irgendwie? Es ist halt, also ich habe mich gestern aufklären lassen. Ich habe gestern eine Retro-Zirkel-Folge aufgenommen, eine neue. Und Nils meinte halt, das ist so der seminale JRPG-Titel neben Final Fantasy VI. Also gerade in der 16-Bit-Ära. Mhm. Und also entweder man mag Final Fantasy VI oder man mag Chrono Trigger und es ist dann jeweils das beste 16-Bit-JRPG. Okay. Und dementsprechend hat man jetzt auf dem iPhone nicht groß die Wahl, weil da gibt es Final Fantasy VI nicht. Insofern das beste JRPG 16-Bit-Style auf dem iPhone ist jetzt gerade Chrono Trigger. Mhm. Kann man sich runterladen, sind 600 Megabyte. Mhm. 550 davon sind unkomprimierte Musik. Ich wollte gerade, wenn das, also ich kann ja nachvollziehen, aber bei den anderen Geschichten, die, ist es Square Enix, oder? Ja. Die so gemacht haben, haben die ja nochmal 3D draufgepackt und whatever und. Ja, oder Chaos Ring haben sie jetzt irgendwie auch. Chaos Ring ganz extra gemacht. Sprachausgabe komplett noch drauf gepatcht mit 500 Megabyte Patchgröße. Mhm. Ja, da versteht man das dann auch alles, aber so, das hätte man jetzt schon ein bisschen besser lösen können, statt da irgendwie 550 Megabyte unkomprimierte Musik reinzupacken. Naja, aber so an sich, es ist Chrono Trigger, es funktioniert gut. Die Steuerung ist okay wenigstens. Steuerung ist okay. Ich meine, sie haben jetzt genug gemacht, dass es eigentlich passen sollte. Also die ersten waren so ein bisschen hakelig, fand ich, aber es ist eigentlich schon tendenziell besser geworden. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht lang gespielt, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, so was nervt und was nicht, aber es ist halt Chrono Trigger und es ist auf iOS und man kann sich freuen. Ja. Ja. Okay. Und dann? Ich habe ja mich nicht so gefreut. Aber ich spiele es trotzdem noch durch. Also nach wie vor die Nintendo und der Schuss und so. Pilot Sword. Ja, es ist echt so Pilot. Also es ist halt, es wird halt immer mehr zur Minigame-Sammlung, so vom Gefühl her, weil halt diese ganzen Geschichten, genau, jetzt erstmal noch ein bisschen was ich beim anderen nicht gesagt habe. Beim anderen ist an der Stelle angespielt, wo du zu Gast warst, genau, und über Zelda abgerandet hast. Genau, da habe ich über Zelda abgerandet, weil es halt echt anstrengend ist und auf dem absteigenden Ast ist. Gleichzeitig ist es aber nach wie vor ein Zelda, das heißt, irgendwie ist es schon eine nette Story mit viel Detailliebe gemacht, alles Mögliche. Es hat halt so die technischen Probleme und es fühlt sich sehr stark nach Arbeit an. Und eine Geschichte, die ich da nicht gesagt habe, was mir nicht eingefallen ist, es gibt auch immer so diese Boss-Türen, ja? Und die Boss-Türen sind normalerweise immer so in den Dungeon gewesen. Du kriegst einen Boss-Schlüssel irgendwo her. Es ist relativ kompliziert, diese Truhe zu finden, wo dieser Boss-Schlüssel ist. Mhm. Und dann tust du ja den Boss-Schlüssel in die Boss-Tür und dann geht die auf und dann ist super. Genau. Ja, und das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Schlüssel, sondern das ist so ein kubisches Gebilde. Okay. Dass du dann und das Schloss ist praktisch so ein 2D-Schnitt davon. Oh, das ist ein Motion-Puzzle. Und du musst halt irgendwie so Motion. Also, und das ist für mich so bezeichnet, wie oft sie einfach Zeug ausnutzen wollen, weil es irgendwie geht, ja. Und das macht ja da überhaupt keinen Sinn, weil es macht keinen Spaß, das Ding so hinzudrehen. Die V-Motion Plus macht ja sowieso keinen Spaß, das kann man auch im Podcast nachhören. ja, also es ist halt so, boah, zu viel und zu anstrengend und zu hässlich und ich hoffe, dass irgendwie das nochmal anders wird. Es ist halt ein Pilot Wings. Ja, es ist halt wirklich ein Pilot Wings. mit selber Flügel schlagen halt noch. Ja, ja. Aber Zelda, man kommt nicht drum rum. Ja. Genau. Wer, wer dich dazu noch 1 bis 2 Stunden ranten hören möchte, der kann auf angespielt klicken. Im Moment noch nicht. Er hat es noch nicht rausgegeben. Ich weiß nicht, wie das mit dem Herrn Richter so ist. Der immer so ein bisschen, der braucht ein bisschen was. Ja, du warst ja da auch mal vor kurzem, hast ja auch abgerannt. Vielleicht sind wir einfach so die Bösen, was da angeht. So ich war eh ganz brav. Fraktion. Ich war eh ganz brav. Ja, stimmt. Aber du warst auch eher auf der nicht so doll Seite. Ja. Naja, vielleicht nächste Woche dann Mario Kart 7 ein bisschen drüber quatschen, weil dann haben wir vielleicht schon ein bisschen weitergespielt. Oh ja. Und das wäre dann wieder mal für meine Begriffe zumindest eine positive Nintendo. Ja, ich habe auch schon, was zu jammern an Mario Kart, aber das ist, hat eher was mit der Spielefigurauswahl zu tun. Aber lass uns das auf nächste Woche verschieben, wie richtig angedeutet. Und lass uns einfach für diese Woche sagen, wir haben unsere Zielzeit relativ punktgenau erreicht. Wir werden jetzt noch schnell die letzten Feinschliffe an das Carcassonne-Binary legen und dann heute Abend noch das Ganze zu iTunes Connect hochladen. Und dann im Schweiße uns angesichts dementsprechend nach Hause gehen. Aber vorher sagen wir euch auf Wiedersehen. Servus. Ciao, ciao. Believe your eyes, if 10 million flutter shines flew in the room as I fell asleep. 'Cause they filled the open air and they're squeaking everywhere. It'd be so cute that I would just stand and smile. I'd like to make myself believe Equestria's kind. Come to me when I'm feeling tired, snuggle me to sleep. 'Cause ponies have invaded all my dreams. 'Cause into my room they fly, those 10,000 Pegasi, as they sung me lullabies to sleep. Time to lay your sleepy head, hush, now time to go to bed. It's slumber than snack onto my warm bedspread. I'd like to make myself believe a question. So it seems.